Die Studenten fingen zwar an, in Mailand und Rom, aber bald darauf schlossen sie die Fabriken an. In Deutschland war die Sache anders. Obwohl in einigen Fabriken etwas gab und eine Forschungsgruppe der Universität Hannover hat festgestellt, das habe mit der Studentenbewegung, mit der Revolte, sogenannte Jugendrevolte, nichts zu tun. Man habe diese Arbeiter gefragt, sie hätten gesagt, wir streichen von uns aus. Wir haben mit der Bewegung nichts zu tun. Eine im Grunde stupide Frage. Dann ist ja klar, dass ein Arbeiter sagt, ich bin Student, nein, ich bin von selber. Und in Wirklichkeit war da eine Initiativzündung sozusagen, die eben gewisse Erfolge gehabt hat. Und daran müssen wir denken. Mehr als Initiativzündungen können wir uns heute nicht leisten. Und wir sollen einfach von der Ideologie wegkommen, dass eine Sache scheitert, wenn sie keinen Erfolg hat. Denn eine Sache scheitert, wenn sie keinen Einfluss auf gesellschaftliche Wirklichkeit hat. Auch wenn sie keinen gesellschaftlichen Erfolg hat. Genau. Ich wollte zum Anfang Herrn Loli zu Wort kommen. Da jetzt heute eben nicht nur unser Buch 1968, sondern es soll eben auch eine Vorstellung von Herrn Loli als Person sein, weil das heute auch der Auftakt von der ganzen Reihe ist. Also ich werde jetzt die nächsten 4 Monate mehrere Vorträge über Johannes Loli halten. Genau, ich werde jetzt eine kurze Einleitung machen. Den Film, den ihr gerade gesehen habt, der ist von 2001 und zum Glück gibt es diesen Film, denn da haben Studenten und Studentinnen von Agnoli sind nochmal zu mir nach Italien gefahren, der selber ist aus Italien, und haben dieses Interview mit ihm gedreht. Das heißt, das negative Potenzial, das gibt es auch abgedruckt, aber findet das auch online. Also einfach, wenn ihr nach negativem Potenzial sucht, dann findet ihr das. Genau, und zum Glück haben sie das eben gedreht, weil Agnoli 2 Jahre später leider verstorben ist. Und das ist das einzige Videomaterial, was es von ihm gibt und soviel ich weiß auch das einzige Interview von ihm. Und ist auf jeden Fall sehr sehenswert, weil er da in einer Stunde sehr, sehr viel von seinen Theorien anspricht und ganz gut auf den Punkt bringt. Zum Einstieg direkt 1968, da stellt sich die Frage, 51 Jahre später, warum beschäftigen wir uns oder beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema und warum ist es irgendwie relevant und spannend? Und zwar ist es deswegen spannend, weil das, was wir heute eben als Linke kennen in Deutschland, sehr stark geprägt ist von 1968. Sowohl was die Organisationsform geht, aber auch was die Protestform anbelangt. Das Ganze hat 68 einen Ursprung, ich werde da später noch genauer was sagen. Und das, was dann 68 da entstanden ist, was Agnoli auch so als Initiativzündung bezeichnet, hat sich dann später auch entwickelt in den 70er Jahren zu den sogenannten neuen sozialen Bewegungen und dann eben zur neuen Linken. Zwei Sachen oder zwei Bewegungen, die zum Beispiel in den 70er dann entstanden sind, die 68 ihren Ursprung genommen haben, bei zum Beispiel die Zweite Welle der Frauenbewegung, die sozusagen auch mit 68 so ihren ersten Antrieb bekommen hat und dann eben in den 70er Jahren sehr, sehr groß geworden ist und eben auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit. Oder gerade auch für Deutschland, da werde ich eben heute in den Punkt Faschismusanalyse auch noch genau darauf eingehen, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, was damals sozusagen angefangen hat und davor nicht wirklich Thema in der Öffentlichkeit war. Warum jetzt speziell Agnoli? Für 68 ist Agnoli deswegen wichtig, weil er eben ein Protagonist von 1968 war. Oft wird so in der Presse und der Öffentlichkeit von den Alt-68ern gesprochen, wobei viele von denen, die da zu Wort kommen, eigentlich erst in den 70er Jahren politisiert wurden und 68 selber gar nicht so wichtig und präsent waren. Anders eben Agnoli, der zum Beispiel den Republikanischen Club gegründet hat. Das war die wichtigste Organisation neben dem SDS, dem Sozialistisch-Deutschen Studentenbund. Und dieser Republikanische Club war deswegen so wichtig, weil es eben die Organisation war, wo Intellektuelle, Künstler und Künstlerinnen, aber eben auch Leute aus Gewerkschaften oder junge Arbeiter oder Arbeiterinnen organisiert waren und genau. Das andere, was ich an Agnoli wichtig finde oder spannend finde, ist, dass er marxistischer Theoretiker ist, aber nicht in so einem alten orthodoxen Sinne des Marxismus, sondern in einem relativ modernen Sinne. Das heißt, es gibt auch hier diesen Interviewband mit Ernest Mandl, der heißt Offener Marxismus und da setzt er sich eben auch mit Dogmen und der Orthodoxie des Marxismus auseinander. Und das, was das Moderne an Agnolis Marxismus ist, ist, dass er sich immer an einer emanzipatorischen Praxis orientiert. Das heißt, Theoriearbeit bedeutet für immer die Suche nach einer Praxis. Das heißt, man beschäftigt sich theoretisch mit dieser Gesellschaft um dann auch wirklich zu Veränderungen zu kommen und was zu verändern. Das andere, was ich an dem spannend finde, ist die Themen, mit denen er sich auseinandersetzt. Ich habe schon gerade gesagt, ich mache eine ganze Vortragsreihe. Heute Abend eben 1968 und die Folgen, was ich eine sehr spannende Analyse finde und eben weil er eben Zeitzeuge von 68 war. Im November werde ich sein Buch Die subversive Theorie vorstellen. Johannes Agnoli hat an der FU Berlin gelehrt, Politikwissenschaft. Und in der Politikwissenschaft gibt es einen Fachbereich, der politische Theorie heißt. Und genau das macht er. Also es ist eine Vorlesung von Ende der 80er Jahre. Und was er da macht, ist eine Ideengeschichte von der Antike bis zur Französischen Revolution. Und er stellt in dieser Vorlesung eben Menschen vor, die so, seiner Meinung nach subversiv gehandelt haben. Das heißt im Kern Menschen, die Herrschaft in Frage gestellt haben. Und das Spannende an dem Buch ist, ich habe selber Politikwissenschaft im Bachelor studiert und die meisten Leute, die da vorkommen, hört man an der Uni einfach nicht. Und das war eben auch das Besondere an Agnoli, dass er eben solche Leute wieder ausgegraben hat und sich mit solchen Leuten beschäftigt hat. Im Dezember werde ich einen Vortrag zu Der Staat des Kapitals halten. Das ist, ich habe das selber nur als Reader, das ist nämlich sehr, sehr lange nicht mehr erschienen als Buch. Anfang des Jahres ist es wieder rausgekommen. Ich benutze aber weiterhin wieder, weil ich den schon lange habe. Und da setzt er sich eben mit einer Staatskritik auseinander. Was ich interessant finde, weil in der Linken es relativ wenig Staatskritik gibt, also es gibt viel Ablehnung des Staates und Kritik daran, aber wirklich so eine fundierte theoretische Auseinandersetzung ist ziemlich wenig und das ist interessant, was er da macht. Gerade weil er dann den Staat nicht kritisiert als Institutionen oder irgendwie als die Regierung oder das Parlament, sondern eben auch als Verhältnis zwischen den Menschen. Das heißt, das, was der Staat ist, drückt sich auch darin aus, wie wir miteinander umgehen. Und im Januar werde ich dann zu seinem Buch Faschismus und Revision. Da setzt er sich eben mit italienischem Faschismus auseinander. Und das ist auch deswegen sehr interessant, weil es auch eine ökonomische Analyse beinhaltet, des Faschismus, aber auch viele Parallelen und Vergleiche zu Deutschland aufmacht. Genau, so viel dazu, warum ich ihn eigentlich interessant finde und was ich eben auch die nächsten Monate machen werde. Somit will ich eben konkreter zu 68 kommen. Hier habt ihr schon diese Folie. Ich werde jetzt nochmal kurz was zu dem Buch sagen und der Entstehungsgeschichte. Danach gebe ich so einen historischen Überblick, was 68 eigentlich so passiert ist, damit wir da so einen Eindruck bekommen. Und dann komme ich zu den zwei wichtigen Punkten, die Agnoli in diesem Buch bespricht. Das ist einmal eben die APO, die außerparlamentarische Position. Das ist eben der Name, den sich damals diese Bewegung gegeben hat oder den die Bewegung auch bekommen hat. Und eben die Faschismusanalyse, weil das für die damalige Zeit sehr, sehr wichtig war. Genau, und am Schluss noch ein bisschen Kritik an dem Gesagten und den von ihm Formulierten und sehr gerne, wenn ihr Lust habt, dann eine Diskussion. Genau, das 68er Buch ist sowohl Analyse als auch ein Zeitdokument, denn die Texte, die da drin sind, ist eben eine Textsammlung und kein geschlossenes Werk. Und die Texte sind zwischen den 60ern und den 90ern entstanden. Das heißt, es gibt Texte, die sind tatsächlich aus 68, aber eben auch Texte, die 20 Jahre, 30 Jahre später entstanden sind und wo Agnoli dann nochmal so einen Blick darauf wirft. Ich habe eben, wie gesagt, für den heutigen Abend diese zwei Themen rausgesucht. Im Buch werden natürlich noch mehr Themen besprochen. Aber ich finde eben diese außerparlamentarische Opposition und die Faschismusanalyse an Julis am spannendsten oder am besten für den Abend heute. Im Film hat Agnoli ja schon angesprochen, dass 68 so eine Initialzündung war und viel mehr wir gerade nicht machen können. Ich habe noch ein anderes Zitat von ihm rausgesucht und zwar: Dennoch war die Revolte nicht nur notwendig, sondern überdies und zwar kein Erfolg geschichtlich wirksam. Revolten kennen im Allgemeinen nur das Scheitern, sonst wären sie Revolutionen. Was Agnoli mit diesem Zitat sagen will, ist einmal, dass diese Trennung zwischen Revolte und Revolution ziemlich dünn ist. Das heißt, Revolten können ziemlich schnell entstehen und dass es sozusagen dann auch wirklich zu einer Revolution kommt und sich gesellschaftliche Verhältnisse grundlegend ändern, ist schwierig wirklich zu sagen, wann das passiert und wie das passiert. Und so ein Umschlag kann eben schnell auch geschehen. Zum anderen will er eben damit sagen, dass 68 geschichtlich wirksam war und das sehen wir allein schon daran, dass wir über 68 sprechen. 68 ist ein Begriff und einiges hat sich damals bewegt und verändert. Was genau sich eben verändert wird, darauf will ich eben heute Abend eingehen oder zumindest das Eindruck vermitteln. Ich persönlich würde es nochmal anders ausdrücken und sagen, dass Revolten eben keine Antworten hinterlassen, sondern Fragen. Damit will ich zu so einem kurzen Überblick kommen. Kann man das sehen, trotz des Lichts? Ja. Ehrlich so? Ein bisschen. Ich kann es, glaube ich, ganz ausmachen, oder? Ich glaube so. Ja. Genau, ich würde es, glaube ich, so versuchen, weil sonst ist es richtig gut. Genau, hier ist so ein kurzer Überblick. Natürlich ist schon vor 67, wo es hier anfängt, einiges passiert, schon in den 60er Jahren und so weiter. Aber ich will eben für den heutigen Abend vor allem die Geschehnisse um 68 benennen. Ich habe 67 nochmal reingenommen wegen dem Republikanischen Club und wo Anjoli selber daran beteiligt war eben und der Gründung dessen, weil es eben zeigt, dass eben nicht nur Studenten und Studentinnen waren, die damals aktiv waren. Am 2. Juni 67, die Ermordung von Benno Unesov. Das wird immer so als erstes Datum, wenn es um 68 geht, genannt. Da ging es um die Proteste gegen den Schah von Persien, der zum Staatsbesuch in Deutschland war oder in West-Berlin. Und in dem Zuge gab es ziemlich starke Proteste und die sind ziemlich brutal von der Polizei aufgelöst worden. Und unter anderem ist eben auch ein Student, Benno Unesov, erschossen worden von einem Polizisten. Und das ist auch deswegen wichtig, weil genau diese Zeit oder dieses Geschehnis für viele, die 68 dann so politisch aktiv wurden, später dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, wir müssen uns bewaffnen. Und das ist das, was wir heute als Rote Armee-Fraktion zum Beispiel kennen, die RAF, die das als wichtige Zäsur nimmt, oder auch sowas wie die revolutionären Zellen oder ganz konkret die Bewegung 2. Juni, die dann später entstanden ist und sich konkret auf dieses Datum auch bezieht. Dann konkret 68 war erstmal die Vietnam-Konferenz im Februar. Die war deswegen wichtig, weil Rudi Dutschke da ziemlich stark in die Öffentlichkeit getreten ist und präsent war. Und deswegen vor allem, weil es starke Auseinandersetzungen im Berliner Senat gab über das Verbot von Demonstrationen und Verbot von der ganzen Konferenz. Und in dem Zuge hat die Presse ziemlich stark gegen Rudi Dutschke auch gehetzt. Und das alles hat dann im April dazu geführt, dass es ein Attentat auf Rudi Dutschke gab. Der Attentäter hatte eine klar rechte Gesinnung. Allerdings haben eben die Freundinnen und Freunde von Rudi Dutschke oder die Leute, die damals eben in der Bewegung waren, gesagt, dass das Hauptproblem die Presse war und die haben sozusagen Rudi Dutschke so auf dem Silbertablett serviert, eben wegen dieser ganzen Hetze. Er ist selber nicht gestorben an dem Attentat, aber 11 Jahre später, 1979, an den Spätfolgen. Das Ganze hat dann zu den Osterunruhen geführt, oder den sogenannten Osterunruhen. Die waren eben nicht nur in Berlin, sondern dann eben in ganz Westdeutschland. Und da wurde versucht, diese Springerpresse zu blockieren. Das heißt, es wurde versucht, dass die Druckerzeugnisse der Springerpresse nicht ausgeliefert werden können und sozusagen da Blockaden entstehen. Ein zweites wichtiges Ereignis war dann im Mai 68, das ist der Sternmarsch auf Bonn gewesen. 68 war eben der Versuch, die Notstandsgesetze zu erlassen, oder die wurden dann später auch erlassen. Und da hatten die Menschen eben Angst vor einem autoritären Staat. Gerade auch eben 20 Jahre nach dem Nationalsozialismus gab es da ziemlich große Bedenken. Und es waren Zehntausende, die sich da beteiligt haben an diesem Sternmarsch. Und das war eben auch eine der größten Demonstrationen der damaligen Zeit. Die Notstandsgesetze wurden dann im Mai auch erlassen und beinhalteten Sachen wie, dass das Briefgeheimnis zum Beispiel im Notstand ausgesetzt werden kann, dass die Freizügigkeit der Bürger und Bürgerinnen eingeschränkt werden kann oder auch, dass die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann. Ein letztes wichtiges Ereignis war die sogenannte Schlacht am Tegeler Weg. Das war im Zuge einer Gerichtsverhandlung gegen Horst Mahler. Horst Mahler ist später dann auch im Zusammenhang mit der RAF bekannt geworden, weil er deren Anwalt war. Und man hat ihm vorgeworfen, dass er bei diesen Osterunruhen eben Wortführer war und dass er sozusagen auch schuld daran sei, dass es da auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Diese Schlacht am Tegeler Weg, da werde ich gleich einen Film dazu zeigen. Ich muss da gleich im Vorhinein was dazu sagen, dass es

weil sie damit zeigen konnte, sie können sich organisieren und sie können irgendwie Aktionen setzen und können aktiv werden. Gleichzeitig war es aber auch das Ende und die Spaltung, denn diese Gewalt, was wir gerade gesehen haben, hat eben zu einer starken Diskussion innerhalb der Bewegung geführt und dann eben auch zu einer Spaltung und zum Ende. Der SDS hat sich dann auch 69 zum Beispiel aufgelöst. Genau, womit ich dann eben zu dem ersten Thema der außerparlamentarischen Opposition kommen will. Ich stelle es kurz vor. Ich werde kurz was zur historischen Situation in der BRD überhaupt sagen, was damals in der BRD und in Westdeutschland gerade so politisch passiert ist. Dann die zwei Hauptstrategien, die Agnoli ausmacht, von der APO sind die Willensbildung und Provokation. Dann nochmal kurz zu der Gewalt, weil es eben dann zu dieser Spaltung kam und zu diesen starken Auseinandersetzungen. Kurz der Frage nachgehen, warum es eigentlich die Studenten und die Studentinnen waren, die damals so aktiv gewesen sind. Und zum Schluss nochmal so auf Agnolis Kritik und aber auch auf die Reaktion, die dann sozusagen vom Staat und von der Polizei ausgegangen ist. Genau. Ich lese kurz was vor. Es war eine gesellschaftliche Situation, in der der Bruch nach 1945 weder reflektiert noch allgemein besprochen oder aufgearbeitet wurde. In einer solchen Situation stieß die Jugend auf eine öffentliche Nichtbesprechung des neu etablierten Systems und im Privaten in Totschweigen der vergangenen Gräuel. In diese Verbindung mischte sich eine anbahnende wirtschaftliche Abwärtsspirale ein, die sich ebenfalls mit einer privaten Infragestellung des traditionellen Weges von Arbeit, also Produktion und Reproduktion, verband. In dieser Situation meinte auch Agnoli bei 68 nicht die ewige Rebellion der Jugend, die damit gelöst ist, dass die Jugend älter wird und somit aufhört, Jugend zu sein. In dieser Situation etabliert sich die APO zu einer Gegenposition zum parlamentarischen System. Die Sprengkraft und Wirkmächtigkeit erklärt sie zudem durch ihre Ablehnung des kapitalistischen Systems, also die Ablehnung des politischen wie auch des ökonomischen Systems, mit dem Wissen, dass beides sich gegenseitig bedingt. Den Parlamentarismus in Westdeutschland abzulehnen und dabei das triste Leben in der Produktionsmaschinerie zu hinterfragen, gehörten zusammen an zwei Seiten derselben Medaille. Ich wollte es deswegen kurz vorlesen, um das Ganze ein bisschen, um da auch ein bisschen korrekt zu bleiben, und habe das wegen diesen Absatz kurz formuliert, aber ich fasse das jetzt auch zusammen. Also das erste große Thema war der Nationalsozialismus. Zum einen das Ende des Nationalsozialismus und das neu etablierte System in der BRD, also in Westdeutschland, und überhaupt diese Legitimation von diesem politischen System, gerade weil es eben diesen West- und Ost-Teil gab und damit die Frage, wer hat es eigentlich legitimiert, wer hat es sozusagen beschlossen. Auf jeden Fall nicht die Bevölkerung und nicht die Menschen. Und sie haben auf jeden Fall dieses politische System nicht eingesetzt. Also die Frage nach der Legitimation. Aber viel wichtiger, der Nationalsozialismus selber. Man muss sich vorstellen, damals war das nicht wie heute so allgemein besprochen in der Schule, sondern tatsächlich gab es Jugendliche und junge Erwachsene, die zum ersten Mal vom Konzentrationslager gehört haben und schockiert waren, dass es so etwas gab. Und dann auch die Elterngeneration damit konfrontiert haben, wie konnte es das geben, warum habt ihr nicht gewehrt oder irgendwie viel schlimmer, warum habt ihr da eigentlich mitgemacht. Gleichzeitig wurde aber auch so dieser traditionelle Weg von Arbeit und Freizeit in Frage gestellt, also diese Logik, da werde ich auch einen kurzen Filmausschnitt von Gute Dutschke gleich zeigen, dass man, also diese Logik, dass man den ganzen Tag arbeiten geht oder 40 Stunden die Woche und dann eigentlich in seiner Freizeit nichts anderes macht, als sich zu reproduzieren, um am nächsten Tag wieder in die Arbeit zu gehen. Und da eben diese Idee, dass es eigentlich auch was Wichtigeres geben und andere Werte geben sollte. Und dann eben dieser Parlamentarismus. Und zwar eben, dass die außerparlamentarische Opposition, das steckt ja schon im Namen, politisch andere Formen der Organisation angestrebt hat. Das heißt, sie haben gesagt, dieser Parlamentarismus, wir lehnen das ab, wir sind Gegenpositionen und wir wollen gar nicht in diese Institutionen und diese Institutionen verändern, sondern wir wollen ein anderes politisches System. Und sie haben verstanden, dass das kapitalistische System und das politische System in der BRD der 60er Jahre eng miteinander verknüpft waren. Und wenn man gegen das eine vorgeht, muss man sich auch gegen das andere wehren. Das ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt von Rudi Dutschke von 78. Und das Spannende, ich habe vorhin schon gesagt, es gab das Attentat und ein Jahr später ist Rudi Dutschke auch gestorben. Und was wir gleich sehen werden, ist eine Diskussionsveranstaltung aus 78 aus Österreich, weil da Rudi Dutschke und Daniel Cohn-Bendit war in Frankreich ganz wichtig für die Bewegung, gezeigt werden. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, konnte Daniel Bennett einfach nicht auftreten in Deutschland, deswegen wurde es in Österreich gemacht, beziehungsweise es gab ja kein Interesse, so eine Sendung in Deutschland zu machen. Und ganz interessant ist auch, die geht 3 Stunden, weil es Open End war, das gibt es heute auch nicht mehr. Das ist einfach eine Open End Sendung, wo es danach gar kein festes Programm gab und irgendwann kommt sie dann aber nach 3 Stunden an den Punkt, dass sie aufhören zu diskutieren. Der Gegensatz zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen ist ein fundamentaler geworden. Und das ist kein Generationskonflikt, sondern es ist ein geschichtlicher Konflikt. Die Erfahrungen der Generationen nach 45 sind andere geschichtliche Fundamentalerfahrungen als die, die von den 60er Jahren ausgehen. Und da beginnt halt ein Begriff von Arbeitsmoral, sich total aufzulösen. Diejenigen, die dort schuften sollen, die haben nicht mehr die Moral, zum Schuften zu gehen. Die haben sogar teilweise schon eine Moral oder eine Unmoral oder neue Moral entwickelt, um zuzupacken, was sie für sinnvoll halten, um ihr Leben zu produzieren. Ja, es kommt noch hinzu was anderes, die ihre eigenen neuen Produktionsformen versuchen aufzubauen. Kleine Gruppenbildung, Kleinproduktion, die meinen, ich bin nicht mehr bereit, mein ganzes Leben der Arbeit zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine grundlegende Differenz zwischen Arbeit und Leben. Die Menschen, jüngere Generationen besonders, fangen an, aber nicht nur jüngere, sondern auch viele Ältere fangen neu an. Mensch, das Leben ist doch mehr wert als nur schuften gehen. Ist doch mehr wert als nur Lohn zu ergattern. Und das ist eine neue Qualität. Und diese neue Qualität ist die neue Keimform, und ich glaube, da werden wir übereinstimmen, jener neuen Wertsetzung und Zersetzung der alten Werte. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, wie sehen Sie ihn? Ich finde ja, dass... Ich fand den Ausschnitt ganz spannend, weil es eben mit Amiolis Analyse deckt und auch mit meiner Einschätzung der damaligen Proteste. Genau, ich bin es nicht so gewohnt, in so einem Hörsaal zu sprechen, deswegen setze ich mich auch zwischendrin mal hin. Genau, und damit will ich zu den 2 Punkten Willensbildung und Provokation kommen. Das ist das, was Agnoli sozusagen an dieser Bewegung analysiert und wo er sagt, das sind sozusagen die zentralen Momente. Und genau, erstmal diese Willensbildung. Bei der Willensbildung geht es darum, dass die Leute damals gesagt haben, okay, wir können die Emanzipation nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, sondern wir müssen jetzt anfangen. Und dieses Jetzt-Anfangen hat sich vor allem darin ausgedrückt, dass sie Experimente gestartet haben. Das heißt, sie haben in Basisgruppen sich organisiert, das hat sowohl in Betrieben stattgefunden, das heißt, sie haben in Betrieben versucht, sich selbst zu organisieren, außerhalb von normalen Gewerkschaften, weil sie da gesagt haben, wir sind nur dazu da, die Leute zu integrieren und genau, wir müssen das selber machen. Aber auch in Stadtteilen sind solche Basisgruppen entstanden, an Universitäten sind solche Basisgruppen entstanden, also in ganz vielen Bereichen. Und eben zum einen diese Emanzipation jetzt, also nicht auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, zum anderen eben außerhalb der normalen Institutionen sich zu organisieren. Ein anderes spannendes Phänomen, was damals aufgekommen ist, sind die Kinderläden. Das heißt, das sind auch so selbstorganisierte Kindergärten gewesen, in denen der Anspruch war, eben auch diese Verbindung von Arbeit und Privatleben anders zu organisieren und eben das Ganze kollektiv zu machen. Und natürlich der Anspruch einer antiautoritären Pädagogik mit dem Ziel, dass sich diese autoritären Strukturen nicht immer wieder reproduzieren und wieder in die nächste Generation weitergegeben werden, sondern eben, dass jetzt etwas verändert wird. Oder gerade, was ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, die Gruppen, die anfangen, sich mit dem Geschlechterverhältnis auseinanderzusetzen und die feministischen Gruppen, die damals entstehen. Anders ausgedrückt, eben andere Formen der Produktion und Reproduktion und des Zusammenlebens zu etablieren. Und gerade dieses Zusammendenken von Produktion und Reproduktion war eben das spezifisch Neue, was dann auch die Neue Linke ausgemacht hat. Denn alles, was bisher, also was es davor sozusagen an linke Organisierung gab, waren vor allem so klassische Arbeiter- und Arbeiterinnenorganisierungen. Das heißt, es wurde vor allem gewerkschaftliche Arbeit gemacht und es wurde vor allem so der politische Weg verfolgt, dass man ökonomisch was verändern muss und dann würde das Politische schon nachziehen. Aber diese Generation hat eben was Neues gemacht und diese Generation hat eben gesagt, nee, wir müssen es zusammendenken und Produktion und Reproduktion gehören auch immer zusammen. Und man muss sich eben auch politisch organisieren und politisch neue Formen entwickeln. Und das nennt Agnoli, nennt es dann auch den Begriff der Desintegration. Das heißt, es ging als erstes darum, Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, Bewusstsein überhaupt dafür zu bekommen, was ist meine eigene Position in diesem kapitalistischen System und dass man eben ausgebeutet wird, aber gleichzeitig auch, was ist meine eigene Stellung in diesem Staat, in diesem politischen System und dass man eben unterdrückt wird. Und von dieser Bewusstwerdung ausgehend und, kann man eben sich selber desintegrieren, aber sozusagen auch das System wird dadurch desintegriert. Das heißt einfach ein nicht mitmachen im Endeffekt. Zitat von Agnoli: Die Desintegration der bestehenden Ordnung und des Experiments neuer Organisationsformen heißt die doppelte Aufgabe, die sich zumindest der bewusste Teil der APO stellt. Das verlangt auch eine doppelte Methode des Kampfs. Die Desintegration macht den Klassenantagonismus wieder sichtbar, das Experiment macht die Emanzipation schon jetzt praktisch. Die doppelte Aufgabe ist bestimmt nicht leicht. Wer bloß reformieren will, sich zu diesem Zweck der vorhandenen politisch-verfassungsmäßigen Organe bedient, braucht keine praktischen Experimente zu machen. Er begnügt sich in der Tat mit Plänen, Vorschlägen und Versprechungen. Die bewusst desintegrierende APO muss eigene Integrationsformen entwickeln, also freie Organisationsformen praktizieren. Sie sollen den abhängigen Massen zeigen, dass die Abhängigkeit kein unabwendbares Schicksal ist, dass auch ohne Herrschaft produziert werden kann und dass Kinder auch ohne Paternalismus erziehbar sind. Die andere Seite findet sich in antiautoritären Kinderläden, in der fraglos schwierigen Arbeit der Basisgruppen oder endlich eben zum schwierigen Versuch, ein neues Verhältnis der Geschlechter. Diese APO hat es aber natürlich alles nicht nur aus einer Selbstbeschäftigung gemacht und nicht nur versucht, sozusagen im Kleinen und in den neuen Experimenten was zu verändern, sondern ihr Ziel war natürlich, das auch nach außen zu tragen und sozusagen aus der Unsichtbarkeit herauszubrechen und es unmöglich zu machen, so eine Fundamentalopposition, die sie eben gewesen ist, zu verschweigen. Und dazu eben der zweite Punkt war die Provokation ihr Mittel. Wobei wir mitdenken müssen, dass Provokation in der damaligen Zeit schon bedeutet hat, Flugblätter zu verteilen oder mit roten Fahnen demonstrieren zu gehen. Also alles, was sozusagen diese bürgerliche Ordnung und Sittsamkeit in Frage gestellt hat, war eigentlich damals schon eine Form der Provokation. Aber eben, was ich schon angesprochen habe, Gewalt hat sich auch ziemlich schnell als Mittel der Provokation herausgestellt, eben im April und im November. Im April diese Osterunruhen gegen die Springerpresse, im November dann dieser Tegeler Weg. Was ich vorhin nicht gesagt habe, ist, da gab es aber damals auch eben eine Qualitätsverschiebung, denn im April ging es eben vor allem so Gewalt gegen Sachen, das heißt eben diese Autos wurden blockiert und auch angezündet und diese Presserzeugnisse. Im November ging es aber dann eben gegen die Polizei und gegen die Gewalt gegen Menschen. Und genau das hat eben zu dieser strategischen Diskussion geführt und dann später zur Spaltung. Und deswegen will ich kurz auf Agnolis Analyse, die er eben in dem Buch formuliert, zur Gewalt eingehen. Das ist relativ ausführlich, was er da macht, aber ich finde, in einem Zitat ist das Wichtigste eigentlich schon zusammengefasst. Und zwar: Wer auf Gewaltanwendung von vornherein verzichtet, rettet vorsorglich sein Gewissen vor möglichen Konflikten, ohne jedoch das Problem der Gewalt gesellschaftlich zu lösen. Auf den Begriff gebracht heißt dies, was die Problematisierung der Gewalt bei den Linken zum eigentlichen Problem macht, ist genau der Umstand, dass für ihre Gegner Gewalt kein Problem ist. Was Agnoli mit diesem Zitat sagen will, ist, wenn man sich was Agnoli damit sagen will, ist, dass moralisch gar keine Frage ist, dass man Gewalt ablehnen muss. Moralisch kann man Gewalt niemals verteidigen. Allerdings, wenn man sich auf den Punkt stellt zu sagen, Gewalt ist moralisch verwerfbar, verschweigt man damit, dass es objektiv in dieser Gesellschaft Gewalt gibt und hat damit das Problem dieser Gewalt noch nicht gelöst. Also sowohl auf struktureller Ebene, dass es Gewalt in dieser Gesellschaft gibt, als auch, was wir gesehen haben, dass eben von zum Beispiel der Polizei Gewalt ausgeübt wird oder eben gegen politische Proteste Gewalt angewendet wird. Aber mit Gewalt verspielt man natürlich Sympathien, doch diese Provokation bleibt eben aus und man schafft keine Öffentlichkeit. Und das Problem der damaligen Linken war auch, dass sozusagen die Seite der Gewaltlosigkeit nicht wirklich Mittel zur Verfügung gestellt hat, wie man sozusagen diese Öffentlichkeit trotzdem schaffen kann. Agnoli schafft aber ganz schnell den Bogen dahingehend, dass es ja auch überhaupt nicht um diese Gewaltfrage geht, sondern dass es eben um Inhalte von Politik und die Vermittlung sowie die Bewusstmachung des politisch-ökonomischen Zustands geht. Und was viel wichtiger als diese Position zur Gewalt ist, ist eigentlich die Person, die diese Fragen stellt. Und das waren eben die Studenten und Studentinnen. Agnoli sagt eben, die Studenten und Studentinnen waren deswegen diejenigen, die diese Proteste damals gestartet haben, weil sie zwar in diesem universitären Kontext im Konkurrenzsystem eingegliedert waren, das heißt, der Kapitalismus hat sich auch da breit gemacht und hat sich da eben auch politisch gezeigt. Allerdings hatten sie noch immer relativ viel Zeit und Raum, sich mit der eigenen Position und mit diesem System auseinanderzusetzen. Genauso die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen, die eben noch nicht vollständig integriert waren und deswegen die Möglichkeit hatten, sich eigentlich noch kritisch mit ihrer eigenen Position zu befassen. So lässt sich kurz gefasst die Politik der APO als desintegrierendes Element beschreiben, das also das kapitalistische Wirtschaften in Frage stellt, analytisch sehr ausgeprägt und gleichzeitig in neuen Räumen politische Strategien entwickelt, die die Emanzipation im Jetzt vorwegnehmen will. Öffentlich zum Ausdruck kommt diese Politik in einer störenden Bewusstmachung, also der Versuch zu opponieren, aber mit Recht die beste Form der oppositionellen Arbeit in Bewusstseinsschaffung der vielen zu sehen und dadurch das System zu desintegrieren. Allerdings, wie wir am Anfang schon von ihm gehört haben, war das Ganze eben nur ein Anstoß. Denn Agnoli bleibt in diesem Punkt dann doch klassisch marxistisch und sagt, die wirkliche Veränderung in der Gesellschaft kann immer noch durch die Arbeiterinnen, durch die Proletarierinnen entstehen. Und diese haben sich damals nicht beteiligt. Denn das sind diejenigen, die unter der Ausbeutung direkt leiden, aber gleichzeitig auch an den Hebeln dieses Systems sitzen und deswegen eigentlich was verändern könnten. Aber die Masse in Deutschland ist eben von Unterordnung und Disziplinierung betroffen und sie müssen eigentlich erst ein politisches Bewusstsein entwickeln, um dann sozusagen sich zu beteiligen. Was er positiv aber sieht an der Linken, ist sozusagen, dass sie einen gemeinsamen Kern haben und zwar eben nicht an dieser Politik des Staates teilzunehmen, sondern eben Bewusstsein zu schaffen. Und deswegen auch der Name APO, außerparlamentarische Opposition. Sie waren aber alle sehr stark fraktioniert und sie hatten ein Problem, und das sich für die heute Linke auch stellt. Und zwar, hatte ich schon gesagt, dass der Ansatz war, sich in Basisgruppen zu organisieren und dezentral zu organisieren. Aber Agnoli stellt dann die Frage, wie ist es möglich, sich dezentral zu organisieren, aber gegen ein, wie er das nennt, System der globalen Macht vorzugehen. Das heißt, wie ist es möglich, auf einer breiten solidarischen Basis zu arbeiten und dabei aber nicht zu einer Zentralisierung zu kommen. Das Hauptproblem ist allerdings, dass die APO völlig chaotisch war. 68 war ein Aufbruch, eine Explosion und es galt, diese zu bündeln und zu einer organisierten Struktur zu kommen. Genau. Damit werde ich jetzt noch mal kurz was zur Reaktion sagen, zum letzten Punkt, und dann komme ich noch zur Faschismusanalyse von Johannes Agnoli. Genau, das heißt, die ganzen Proteste haben natürlich nicht im luftleeren Raum stattgefunden, sondern es gab natürlich Reaktionen. Und das war in einer Seite die Repression durch die Polizei, darunter fährst du aber auch sowas wie eine Befriedungsstrategie, was vor allem über die Gewerkschaften stattgefunden hat. Das heißt, die Leute einzugliedern und gewisse Zugeständnisse zu machen, dass sozusagen die Proteste aufhören. Oder eben auch die Ausschaltung, gerade was dann später Berufsverbote betrifft. Agnoli hat das selber auch betroffen, aber auch später wurde dann eben alles, was links war, irgendwie mit RAF identifiziert und damit unter Repression gestellt. Oder als anderes, was er benennt, ist das sogenannte negative Integrationspotenzial. Das ist so eine Art Sündenbockstrategie und geht davon aus, dass man eben sagt, naja, ich selber bin ein guter Staatsbürger oder ein guter Arbeiter und schuld sind eigentlich die anderen. Heutzutage wären das zum Beispiel Minderheiten, die man da nennen könnte. Das heißt, die andere Person abwerten, die dafür verantwortlich machen und dadurch mich selber aber auch aufwerten. Deswegen eben negatives Integrationspotenzial. Und das Hauptproblem dabei ist, dass keine Systemproblematik ausgemacht wird sozusagen, dass das alles individualisiert wird, auf einzelne Menschen untergebrochen und nicht verstanden wird, dass es eigentlich ein System dahinter steht, was das Problem ist. Genau, damit zusammenfassend nochmal, hätte ich ja am Anfang gesagt, es war eine spezielle historische Situation, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hat damals begonnen, dieser Parlamentarismus wurde abgelehnt, neue Formen der Organisierung angestrebt und sozusagen das kapitalistische System und dieser Standardweg der Arbeit und der Reproduktion in Frage gestellt. Die zwei Hauptstrategien, die Agnoli eben ausgemacht hat, sind eben diese Willensbildung und diese Experimente und der Versuch, die Emanzipation jetzt vorwegzunehmen und nicht auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und eben die Provokation, damit man sozusagen nicht unsichtbar ist und damit die Leute oder die Gesellschaft gezwungen ist, mit den eigenen Positionen sich auseinanderzusetzen. Gewalt hat sich dann ziemlich schnell als Mittel dieser Provokation herausgestellt, aber hat dann eben auch zur Spaltung der außerparlamentarischen Opposition geführt. Und die Studentinnen waren sozusagen diejenigen, die damals die Hauptträger dieser Proteste waren. Allerdings eben haben sie es nicht geschafft, auch die Arbeiter und Arbeiterinnen mit einzubeziehen und damit wirklich größere Proteste auszulösen. Was zum Beispiel in Frankreich 68 passiert ist, wo es zum Generalstreik gekommen ist und wo 8 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen gestreikt haben und das System ziemlich an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen ist. Oder eben auch Italien, wo sich Agnoli eben viel damit beschäftigt, wo es bei Fiat wilde Streiks gab und Fiat auch ziemlich in die Krise geraten ist dadurch. Das gab es in Deutschland eben nicht. Aber eben ein anderes wichtiges Thema, was in Deutschland eben aufgekommen ist, war diese Analyse des Faschismus und diese Aufarbeitung des Nationalsozialismus, eben weil die Nachkriegsgeneration diese Proteste angeführt hat und den Eltern Fragen gestellt hat. Dazu habe ich ja schon einiges gesagt. Aber eben auch, weil es für Johannes Agnoli ein sehr wichtiges Thema war, einzelne Hauptwerke eben Faschismus ohne Revision, wo er sich mit diesem Faschismus auseinandersetzt, vor allem mit dem italienischen Faschismus. Und deswegen wollte ich das heute Abend auch mit reinnehmen. Ich werde jetzt noch mal einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Ich finde ihn selber ein bisschen schwierig, deswegen muss ich kurz davor was dazu sagen. Das ist aus dieser ZDF-Sendung Die Anstalt, wahrscheinlich kennen das einige von euch. Und das ist halt so eine Klamauk-Sendung. Ich habe den Ausschnitt aber trotzdem reingenommen, weil es diese Kontinuität, also diese personelle Kontinuität nach 45 ziemlich gut veranschaulicht. Ich habe das alles auch nochmal nachrecherchiert und das hat schon alles Hand und Fuß, was sie da machen. Und weil es einfach so zeigt, wie heute mit dem Thema umgegangen wird. Also das ist eben nicht mal zwei Jahre alt und es zeigt eben ganz gut, wie heute so eine Beschäftigung mit der damaligen Zeit ist. Und dann noch achtet mal auf den letzten Satz des Videos und da werde ich auch nochmal was dazu sagen. Ja, ich weiß. Ja, jetzt kommt wieder die alte Geschichte. Oh ja, das Parlament damals war halt eben noch ein bisschen angegammelt. Nicht da, klar, da gab es ein paar braune Stellen, okay, ja, aber wir hatten ja nichts damals, nicht? Ja, wir kommen nach dem Krieg, da waren wir eben, da mussten wir eben zurückgreifen auf Ernst Achenbach. Wen? Ernst Achenbach, FDP-Abgeordneter und während des Dritten Reichs in der Botschaft in Paris tätig. Ja, ein Diplomat, was wir da schon gemacht haben, Papierkram. Ja, Papiere für Deportationen nach Auschwitz. Also wie gesagt, gute Mitarbeiter waren damals schwer zu bekommen am Anfang. So Anfang? Achenbach war bis 76 FDP-Abgeordneter. Gut, das wird bestimmt irgendein Hinterbänkler gewesen sein. Im Vorstand der FDP-Fraktion. Was hat man da schon zu sagen? Er hat im Auswärtigen Ausschuss dafür gesorgt, dass Nazimörder nicht nach Frankreich ausgeliefert werden. Okay, gut, das war jetzt ein FDP-Mitglied. Unter vielen. Achenbach war Teil einer Nazi-Clique, genannt Naumann-Kreis, der in den 50ern bewusst systematisch die FDP unterwandert hat. Ja, aber da in der FDP werden ja bestimmt auf Widerstand gestoßen sein, nicht? Nein, auf andere Nazis. Ah. Auf andere Nazis, verstehen ja. Sie? Auf zum auf andere Nazis. Ja, aber warum? Ja, zum Beispiel auf den Stellvertreter von Heydrich, oh. Ja, und auf den Referenten von... Lassen wir die FDP, das ist ein Sonderfall. Die FDP war ja immer schon, flexibel, aber... Gut, Sie haben recht, ja. Nehmen wir doch einen CDU-Mann, Theodor Oberländer. Ja. Der war während des Dritten Reichs Experte auf dem Gebiet der Ostforschung. Ja, sehen Sie einen Wissenschaftler, was wird der schon? Ich meine, Ostforschung, das war ja bestimmt... Ethnische Säuberung in Polen. Okay, das ist nicht gut. Aber danach hat er doch... Danach war er Minister für die Angelegenheiten der Vertriebenen. Ja gut, auf dem Gebiet kannte er sich zumindest aus. Heinz Reinefarth. Was? Ah, der sieht doch ganz... aus. Der Schlechter von Warschau hat den Aufstand im Warschauer Ghetto niederschlagen lassen. Einer der schlimmsten Kriegsverbrecher des Dritten Reiches. In der Bundesrepublik saß er dann. Im Knast? Im Kieler Landtag. Aber zumindest war er nicht im Bundestag. Aber ich meine, das waren jetzt schreckliche Einzelfälle. Einzelfälle. Was ist das jetzt? Das sind die Einzelfälle. Bundestagsabgeordnete, die alle NSDAP-Mitglied waren. Sehen Sie, kann er jetzt nicht mal Schluss sein mit dieser Vergangenheit? Das ist doch jetzt, die waren doch bestimmt nicht alle Nazis. Sie haben recht, das waren noch nicht alle Nazis. Da fehlt ja zum Beispiel noch Hans Klopke. Der war Nazi, obwohl er gar nicht in der NSDAP war. Er war maßgeblich bei der Ausfertigung der Nürnberger Rassengesetze. Gut, aber der hatte doch keinen großen Einfluss auf die Bundespolitik. Er war Adenauers Kanzleramtschef. Okay, ein braunes Schaf in der Regierung macht noch keinen... Landwirtschaftsminister Ertl, Innenminister Zimmermann, Wirtschaftsminister Schiller, Außenminister Genscher, ja, Bundeskanzler Kiesinger und die Bundespräsidenten Scheel und Carstens. Ja, jetzt stopp. Stopp. Also das, da sind manche, die sind mit 17 in die NSDAP eingetreten für ein paar Monate. Ja, Sie meinen also, das Nazireich ist rechtzeitig zusammengebrochen? Nein, stopp. Was Sie hier machen, ist ganz klar. Sie stellen verwirrte Jugendliche neben Massenmörder. Das kann man nicht machen. Gut, Punkt für Sie. Was? Ich gebe zu, das kann man nicht machen. Auf der anderen Seite, sagen Sie mir, wie viele Monate muss man Mitglied gewesen sein, um dann richtiger Nazi zu sein? Ja? Und abgesehen von den einfachen Mitgliedern, ich kann Ihnen Tausende von Menschen nennen, die unter Hitler zur Elite gehört haben und später in der Bundesrepublik maßgebliche Positionen besetzt haben. Vielleicht machen Sie das. Warum zählen Sie das denn alles auf? Wissen Sie, was Sie hier machen? Sie verharmlosen die AfD. Neben dem Schlechter von Warschau, da sieht doch der Gauland aus wie ein Wackeldackel. Warum ich das mache? Weil Sie hier immer kopflos rumrennen und sagen, wehret den Anfängen. Weil Sie nicht begreifen, dass das Denken von Gauland und Co. eine Fortsetzung ist. Das ist doch... Genau, dieser kurze Ausschnitt. Und ich hatte ja gesagt, achtet mal auf den letzten Satz. Und genau das ist, was ich für eine ZDF-Sendung ganz schön kritisch dann doch finde, dass er eben sagt, das Denken von Gauland und Co. ist eben nichts Neues, sondern es ist eine Fortsetzung und eine Kontinuität in der BRD. Und genau das deckt sich dann eben auch mit Agnolis Analysen, wie gesagt, vor allem in dem Buch Faschismus und die Revision. Er benennt das selber nicht so, aber anschließend an seine Theorien wurde der Begriff des Postfaschismus auch entwickelt, der eben genau das sagt, dass es nach 1945 in den ehemals faschistischen Ländern eben Kontinuitäten gab. Nicht nur personelle, wie das eben hier dargestellt wird, sondern eben auch strukturelle. Aber das ist ja klar, dass Leute, die damals die Regierung gestellt haben und eben noch aus der Nazi-Zeit kamen, natürlich auch die Strukturen in diesem Land mitgeprägt und verändert haben. Worauf ich aber heute eingehen will, sind drei Punkte, die Agnoli in dem 68er-Buch bespricht. Das ist einmal der Unterschied zwischen faschistisch und faschistoid, der Kooperativismus und die Frage von Terror und Gewalt. Mit diesen Themen, die er da in dem 68er-Buch anspricht, setzt er sich mit der damaligen Diskussion, eben vor allem auch der APO, auseinander. Und ich finde das aber auch für heute ganz spannend, weil wir halt wieder in einer Situation in Europa sind, wo rechte Parteien und faschistische Organisationen ziemlich stark um sich greifen. Und ich finde es wichtig, die Diskussion von damals zu kennen, um eben heute daran anschließen zu können und auch für die heutige Analyse daraus Sachen zu ziehen. Wichtig bei Agnoli ist eben, dass für ihn Faschismusanalyse nicht einfach nur so ein Beschäftigen mit der Geschichte und so eine Geschichtsaufarbeitung ist, sondern immer eine Form von Sozialgeschichte. Womit ich zum ersten Punkt komme, eben diese Unterscheidung von faschistisch und faschistoid war für die 60er und 70er Jahre ziemlich wichtig, denn damit wurde der Fehler begangen, dass die BRD als faschistisch bezeichnet wurde. Damit setzt es sich auch im Buch auseinander. Und faschistisch war die BRD nach 45 weder damals noch ist es sie heute. Denn was faschistisch bei Agnoli ist, ist das, worauf ich gleich kommen werde, ist der Kooperativismus und Terror und Gewalt. Faschistoid war so einiges in der BRD und genau das, damit setzt sich Agnoli auseinander. Und was er mit Faschistoid bezeichnet, ist sozusagen Tendenzen, die in Richtung einer faschistischen Krisenlösung gehen. Das heißt, wenn das System und wenn der Staat in eine Krise gerät, dann wendet er autoritäre Mittel an. Und genau das ist zum Beispiel dieses Notstandsgesetz. Als ein Beispiel, nicht nur das, aber dieses Notstandsgesetz besagt ja genau das, wenn sozusagen eine Krise im Staat entsteht, dann können autoritäre Mittel angewendet werden. Und genau das bezeichnet Agnoli eben als faschistoid. Er gibt dann auch einige konkrete Beispiele für die 60er und 70er Jahre, was er sozusagen als faschistoid ausmacht. Genau, für dich ein bisschen eingehen. Auf der einen Seite so eine gesellschaftliche Ebene. Da spricht er von so einer unterschwelligen oder unterbewussten Menschenfeindlichkeit. Und Dinge, die er da konkret benennt, ist zum Beispiel die soziale Kontrolle. Dass es eben nicht für die einzelne Person in dieser Gesellschaft darum geht, frei und vernunftgesteuert zu leben, sondern eben da immer die Frage nach sozialer Kontrolle da ist. Das heißt, wer sieht mich, ist mein Verhalten irgendwie angepasst und sozial konform und eben nicht die Frage nach den eigenen Bedürfnissen. Ein anderer Punkt, den er nennt, ist die Vorverurteilung der Linken. Und zwar genau deswegen, weil wenn wir uns die faschistischen Systeme der 20er und 30er angucken, das Erste, was immer damals passiert ist, ist, dass die Linken ausgeschaltet wurden. Die Gewerkschaften, die linken Parteien, die linken Organisationen. Und genau das findet sich ja wieder in den postfaschistischen Staaten, eben dass Linke immer vorverurteilt werden und immer als was Gefährliches dargestellt werden. Oder auch die Verlegung von demokratischen Entscheidungen an Fachleuten, wenn dann Doni sagt, entweder ist eine Demokratie demokratisch und es werden alle Entscheidungen demokratisch gefällt, oder man delegiert eben Entscheidungen an Fachleute und an andere Gremien, zum Beispiel auch an die Wirtschaft und sagt, die können das besser, aber dann kann man eben auch nicht mehr von Demokratie reden, sondern dann ist es eben ein anderes System. Genau, das auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf einer staatlichen Ebene, wobei er da nicht eben wie im Film von Personen spricht oder von Politikern und Politikerinnen, sondern von Dingen wie zum Beispiel der totalen Überwachung oder der totalen Verwaltung. Heutzutage kennen wir das so als den Begriff des gläsernen Bürgers oder Bürgerin. Das heißt, es gibt einfach nichts mehr Privates, es gibt keinen Bereich, in dem ich sozusagen nicht kontrolliert werde, sondern alles wird überwacht und eben alles wird verwaltet in meinem Leben. Oder gerade auch die Vereinnahmung von Gesellschaft durch den Staat, also dass alle Prozesse, alle Konflikte, alle Bereiche dieser Gesellschaft durch den Staat vereinnahmt werden. Das heißt, dass Staat und Gesellschaft nicht mehr zu trennen sind, sondern dass es für alles eine gesetzlich-staatliche Regelung gibt und gar keinen direkten Austausch der Menschen zwischeneinander. Oder eben auch sowas wie die Verstaatlichung von Gewerkschaften. Das heißt, eigentlich waren Gewerkschaften ja mal so eingesetzt, dass sie eben auch eine Opposition bilden, dass sie außerhalb des politischen Systems und der politischen, genau, außerhalb des politischen Systems stehen und die grundlegenden Forderungen der Arbeiter und Arbeiterinnen vertreten. Aber was sich eben in der BRD der 1670er passiert ist, ist eben, dass die Gewerkschaften integriert wurden und sozusagen mitverwalten und das System mit aufrechterhalten. Genau, das sind so einzelne Beispiele, wo Anjoli eben eine Kritik sieht und sagt, dass die BRD faschistoid sei. Faschistisch ist aber eben zum einen dieser Kooperativismus, damit setzt er sich eben mit dem italienischen Faschismus vor allem auseinander. Das ist ein relativ kompliziertes System, ich will das nur kurz zusammenfassen. Dabei geht es eigentlich darum, dass es so die Arbeit und Arbeiterin, die Unternehmen und die Regierung das ganze System verwalten, eben kooperativ. Das heißt, im Endeffekt gibt es so eine dritte Parität und aus jedem dieser drei Bereiche werden eben Vertreter und Vertreterinnen entsandt, die miteinander das ganze System lenken. Grundsätzlich die Logik dahinter ist, dass der Gegensatz von Kapital und Arbeit institutionalisiert wird, also dass diese Logik dem Kapital die Arbeitskraft und der Arbeitskraft die Ausbeutung, dass das eben nicht ausbricht, sondern dass dieser Konflikt verrechtlicht wird. Und dass die Arbeit und Arbeiterinnen damit integriert und integriert werden und kapituliert haben und eben nicht versuchen, irgendwie Kampfformen zu entwickeln. Spannend ist es vor allem deswegen, weil das hat historisch tatsächlich so stattgefunden. In Italien wurde versucht, das ganze System im Faschismus auf diesen Kooperativismus umzubauen. Nicht vollständig, aber es gab tatsächlich auch ein Kooperationsministerium, einen Kooperationsminister und es war Vorbild für viele andere Staaten in Europa. Und hat tatsächlich sehr viel Einfluss gehabt auf den italienischen Faschismus. Das zweite Wesentliche für Anjoli, was Faschismus ausmacht, ist Terror und Gewalt. Und hier ist vor allem ein Unterschied zu Deutschland zu sehen, denn in Deutschland war es so, dass der Faschismus direkt mit Terror und Gewalt des Staates zusammenfiel. Also der Staat hat direkt permanent diesen Terror und diesen Gewalt in der Gesellschaft ausgeübt, aber das war eben was spezifisch für den Nationalsozialismus. Was bei Anjoli faschistisch ist, ist, dass jederzeit diese Möglichkeit der Mobilisierung von Terror und Gewalt stattfindet. Also dass wieder, wenn sozusagen das System gestört wird, dann wird mit Terror und Gewalt reagiert. Aber solange die Menschen eben integriert sind und angepasst sind, ist das nicht notwendig. Wesentlich finde ich Anjolis Erkenntnis, dass er eben analysiert, dass Ökonomie und Faschismus zusammengehören. Es gab in 68 auch diesen Spruch oder diese Losung, dass der Kapitalismus zum Faschismus führt. Das bedeutet eben, sobald das System in die Krise gerät, bringt es eben autoritäre Lösungen hervor. Und das heißt vor allem, dass nicht der Faschismus den Kapitalismus in den 30er Jahren stabilisiert hat, sondern dass der Kapitalismus erst den Faschismus eigentlich hervorgebracht hat. Ich möchte jetzt noch abschließend kurz zusammenfassen oder versuchen zusammenzufassen, wie man Anjolis Position gegen den Faschismus formulieren könnte. Zur Frage, was gegen den Faschismus getan werden kann, will ich nur kurz Anjolis Grundthese zusammenfassen. Die Emanzipation muss den Umschlag in den Faschismus verhindern. Allerdings reicht es nicht aus, das bestehende System zu halten, denn der bürgerliche Staat ist kapitalistisch und wenn die Krisenlösung nicht funktioniert, schlägt er um in Faschismus. Also reicht es nicht, den bürgerlichen Staat zu erhalten. Allerdings reicht es nicht aus, das bestehende System zu halten, denn der bürgerliche Staat ist kapitalistisch und wenn die Krisenlösung nicht funktioniert, schlägt er um in Faschismus. Also reicht es nicht, den bürgerlichen Staat zu erhalten, sondern die Überwindung des Kapitalismus ist notwendig, um die Möglichkeit des Faschismus zu zerstören. Das bedeutet aber nicht, dass es reichen würde, zu sagen, der Kapitalismus wird zum Faschismus, also muss der Kapitalismus abgeschafft werden. Es muss dennoch die historische Erscheinungsform genau betrachtet werden, sowie die faschistische Theorie bzw. die oben erwähnten faschistoiden Tendenzen. Das heißt, wenn wir auch davon ausgehen, dass sozusagen der Kapitalismus den Faschismus hervorbringt, weil der Kapitalismus in eine Krise gerät und der Faschismus dieses System stabilisiert durch autoritäre Lösungen, halte ich es nicht zu sagen, der Kapitalismus muss weg, dann erledigt sich auch der Faschismus. Sondern es muss ganz genau betrachtet werden, was ist Faschismus, was gibt es eben für faschistoide Tendenzen oder was gibt es auch Gefahren, dass Faschismus wieder ausbricht. Damit komme ich jetzt zum Ende meines Vortrags. Es gibt noch ein drittes großes Thema in dem Buch, was einfach zeitmäßig nicht reinpasst. Und das ist eben sozusagen die Frage von Anjoli, wie eigentlich eine Möglichkeit der Veränderung in dieser Gesellschaft ist. Also wie kann wirklich diese Gesellschaft grundlegend verändert werden, wo sich eben dann auch, was ich schon angesprochen habe, so mit Arbeiter- und Arbeiterinnenkämpfen auseinandersetzt, gerade auch eben wieder in Italien. Was ich stattdessen mache, ist nochmal zum Abschluss Anjoli zu Wort kommen zu lassen. Und zwar habe ich aus dem Film das negative Potenzial, was ich am Anfang gezeigt habe, drei Szenen rausgeschnitten, wo er sich zur subversiven Theorie äußert. Subversive Theorie ist eben auch das Buch von Anjoli, was ich als nächstes vorstellen werde im November. Da beschäftigt er sich eben mit der Frage, wie so eine Möglichkeit der Veränderung dieser Gesellschaft eigentlich wie macht man das eigentlich? Genau, ich werde diesen Filmausschnitt und danach können wir gerne zu Fragen kommen und auch zu einer Diskussion. Ich fange nicht mit Adam und Eva, sondern mit Eva an. Denn Adam war kein subversives Element, sondern Eva war die eigentliche Subversion. Man muss zuletzt den Begriff klären, weil auf Deutsch Subversion sich koppelt immer mit Zerstörung und etwas Negatives. Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, aus Zerstörung, aber um zu erneuern. Während auf Italienisch es einen Begriff gibt, den es leider auf Deutsch nicht gibt, die Eversion. Die Eversion, das ist die eigentliche Zerstörung, eine für richtig gehaltene Ordnung. Im Deutschen, Subversion ist die Zerstörung immer eine für richtig gehaltene Ordnung. Ich habe eben von der Subversion einen anderen Begriff. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen, Marx, geknechtet werden. Insofern fange ich mit Eva an, denn Eva litt unter dem Verbot Gottes, zu wissen, was gut und böse ist. Da kam die Schlange, die für eine Sekte des früheren Christentums, für die Ophiten, die Schlange war nicht die Verkörperung des Bösen, sondern die Vorwegnahme Christi. Denn Christus hat gezeigt, was gut und böse ist. Und die Schlange sagte Eva, iss den Apfel, dann weißt du, was gut und böse ist, was Gott erstaunlicherweise, oder vielleicht mehr nicht erstaunlicherweise, verboten hatte. Also deshalb fange ich mit Eva an. Man kann sagen, schon der Gebrauch des Wortes Subversion ist subversiv, weil die staatliche Wirklichkeit, in der wir leben, und die Gesellschaft, in der wir leben, jede Form der Umkehrung, für der Ordnung für gut gehalten wird, in der Tat bekämpft.